Ja. Peter Hertling, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Ich danke auch. Peter Hertling über seinen Kollegen Klaus Habrecht. Und jetzt muss sich ein Paar entscheiden, ob es ein Kind mit einer Behinderung will oder nicht. In dem Film 24 Wochen von Anne-Sora Beraschet. Das könnt ihr was sagen. Ja, keine Angst, keine Rede. Wir wollten den Anlass heute nutzen, auch noch euch was Wichtiges zu sagen. Ja, wollt ihr endlich heiraten? Oh. Nein, wir wollten euch sagen, dass unser Kind ein Junge ist. Ja, und Down sind. Ach du Scheiße. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt? Julia Jentsch in diesem Film. Bjarne Mädel ist auch dabei. 24 Wochen von morgen an in den deutschen Kinos. Einer der beiden Filme, die wir jetzt gleich vorstellen mit Anke Lewiger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Anke. Wir haben es gerade gehört in dieser Szene, das klingt eigentlich fast selbstbewusst, der Umgang mit diesem Thema, oder? Ja, dem geht natürlich eine kleine Vorgeschichte auch schon voraus. Aber erstmal finde ich, man hört an diesem Dialog schon einfach die Inszenierungskünste dieser doch sehr jungen Regisseurin. Also wie der Tonfall dann auf einmal wechselt, das finde ich schon enorm, wie das da rauskommt. Ja, und man hat das Paar eben schon vorher kennengelernt. Julia Jentsch spielt Astrid, sie ist eine bekannte Kabarettistin. Ihr Mann ist eben Mike und er ist ihr Tourmanager. Und sie haben schon eine Tochter, bekommen das zweite Kind, freuen sich, alles scheint perfekt. Dann kriegen sie eben die Nachricht mit dem Down-Syndrom. Und wir haben vor diesem Gespräch, eben vor dieser kleinen Rede schon eben ihre Überlegungen mitbekommen. Sie sind auch in ein Heim gegangen und haben sich eben Kinder mit derselben Behinderung angeschaut und haben dann eben beschlossen, dieses Kind zu bekommen. Aber dann geht der Film ja noch weiter. Sie kriegen dann eben auch mitgeteilt, dass ihr Sohn noch einen Herzfehler haben wird und dass er direkt nach der Operation, nach der Geburt operiert werden muss und dass es nicht die einzige Operation sein wird. Und nun geht es eben weiter und Astrid spürt irgendwann, dass es letztlich ihre Entscheidung ist, die sie nur alleine treffen kann. Und das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, weil sie alle betrifft, aber es ist ihr Körper. Und in diesem Moment knüpft der Film eben auch an dem vorherigen Film der Regisseurin an. Da ging es um zwei lesbische Frauen, die sich entscheiden, ein Kind bekommen, also auch Recht auf Selbstbestimmung des weiblichen Körpers. Aber diese beiden Frauen konnten sich entscheiden und Astrid muss sich eben entscheiden. Das heißt, die Regisseurin, auch die Kamera, bleibt ganz bei dieser weiblichen Hauptperson? Ja, das ist interessant, dass Sie diese Nähe sagen. Mich hat der Film ein bisschen auch an die Filme von Andreas Dresen erinnert. Es gibt so eine Unmittelbarkeit, auch eine Authentizität, weil die Ärzte und Krankenschwestern sich selbst spielen. Da kommt dann natürlich auch immer Wirklichkeit mit rein und ein Erfahrungsschatz. Fast dokumentarische Elemente. Ja, wo auch die Schauspieler und Schauspielerinnen sich so ein bisschen dran abarbeiten müssen, wo auch nochmal eine andere Reibung entsteht. Aber manchmal war mir die Nähe ja fast zu aufdringlich von der Kamera, weil es geht ja darum, dass die Regisseurin uns eigentlich sagen möchte, diese Frau muss irgendwann ihren Weg alleine gehen. Aber mit der Kamera lässt sie ihn eben nicht alleine, also lässt sie ihr nicht den Weg. Sie begleitet sie überall mit hin. Fast aufdringlich? Oder? Fast aufdringlich. Mhm. Und es gibt am Ende keinen Freiraum mehr, was ich so ein bisschen schade finde, weil man geht mit dieser Frau schon mit. Aber dadurch, dass die Kamera immer so nah dran sind, geht es auch so um fast vorgegaukelte Gefühle, die wir dann als Zuschauer und Zuschauerin haben muss. Das hätte der Film gar nicht nötig gehabt, weil er sich gar nicht auf diese Debatte pro und contra zu diesem Thema einlässt, sondern eigentlich wirklich bei dieser Familie und dann bei dieser Frau bleibt. Also das ist nur so ein kleines, leises Unbehagen, was ich dann am Ende gespürt habe. 24 Wochen, also der Film von Anne-Sora Beraschet mit Julia Jentsch und Bjarne Mädel, ab morgen in den deutschen Kinos. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, kommt aus Tunesien. Ein Debütfilm von Mohamed Ben Attia, Hedis Hochzeit. Da geht es um einen jungen Tunesier in seiner konservativen Familie, in einer sehr konservativen Familie offenbar. Wie geht er damit um? Ja, interessanterweise hat der Film wirklich viele Parallelen zu 24 Wochen, weil hier geht es auch um eine Entscheidung, die Hedi treffen muss. Der arabische Frühling ist vorbei, die Hoffnung auf Selbstbestimmung und er soll auf einmal zwangsverheiratet werden. Also er fühlt sich immer fremdbestimmt. Er hat einen Job bei einer französischen Autofirma, aber das Gehalt teilt trotzdem die Mutter ein. Dann lernt er eine andere Frau kennen und mit ihr lernt er auch so ein bisschen Freiheit kennen. Und jetzt ist die große Frage, diese Frau möchte nach Europa gehen, wird Hedi eben mit dieser Frau gehen oder wird er eben zurück zu seiner Familie gehen? Also Selbstbestimmung oder doch weiter fremdbestimmt sein? Und wie ist es filmisch realisiert? Ja. Ist ein Debütfilm? Ja, also das finde ich eben interessant, dass Sie das sagen, weil hier haben wir auch diese Nähe, diese unglaubliche, die gerade am Anfang ganz wichtig ist, weil wir da die Stagnation von diesem jungen Mann ja auch kennenlernen, das fast körperlich, wie er immer zusammengezuckt da ist bei der Familie, wenn er die Frau dann kennenlernt, sich der Körper öffnet. Aber je mehr er so näher zu seiner Entscheidung kommt, desto mehr geht die Kamera eben auch zurück, weil letztlich ist es dann eine Entscheidung, die er selbst treffen muss. Und das Interessante für uns ist eben, dass man mit diesen Begriffen wie Tradition und Moderne, die man ja gerne, wenn man in den arabischen Raum blickt, so anwendet, dass man da gar nicht weiter mitkommt, sondern dass es letztlich immer doch auch hier eine persönliche Entscheidung bleibt. Also auch nicht allzu sehr ein Blick in die tunesische Gesellschaft. Tunesien, das ja, ich sag mal, aus dem arabischen Frühling relativ reformiert rausgekommen ist mit einer Perspektive. Ja, das ist ganz interessant, weil da geht die Kamera dann doch auch immer zurück. Die Frau, die Hedi kennenlernt, arbeitet in einer Hotelanlage und durch die Terroranschläge ist da natürlich nicht mehr viel los. Und dadurch bekommt man eben auch mit einiges über diese wirtschaftliche Lage, auch über die Angeschlagenheit dann in diesem Land und dass es für jüngere Menschen da doch auch kaum Perspektiven gibt. Noch ein kurzes Wort zur Synchronisation, weil mich das interessiert. Also ich finde gerade bei arabischsprachigen Filmen ist es wirklich ein Trauerspiel, muss ich wirklich sagen. Es klingt oft künstlich und übertrieben und unecht. Wie ist es diesmal? Ja, ich war auch schockiert, als ich es gehört habe und ich hoffe, dass es trotzdem Kinos gibt, die den Original mit Untertitel zeigen. Darauf kann man nur hoffen, dass es vielleicht auch irgendwann mal besser wird mit diesen Synchronisationen. Oder Hedis. Gar nicht. Oder gar nicht. Mit Untertiteln wäre eigentlich das Beste, aber dürfte schwierig werden. Hedis Hochzeit von Mohammed Ben Atiya also und 24 Wochen von Anne-Sora Berashé, vorgestellt von Anke Lewicke. Vielen Dank. Tschüss. Und wir bleiben beim Thema Film und heute drehen ja die allermeisten Regisseure digital, sodass sich die Frage der Archivierung eigentlich gar nicht stellt. Eine Datei, unendlich mögliche Kopien, keine Abnutzung, kein Material. Früher war das natürlich etwas anders. Man drehte analog und einige wenige Regisseure, die es sich leisten können, tun das aber heute sogar noch. Quentin Tarantino zum Beispiel. Auf jeden Fall stehen wir vor einer großen Aufgabe, nämlich das analoge Filmerbe zu bewahren. Hunderttausende Filmrollen liegen zum Beispiel im Bundesarchiv, einige davon in bedauernswertem Zustand. Viele sind gerettet, restauriert, kopiert, aber bei weitem nicht alle. Es gibt noch sehr viel zu tun. Es ist auch eine Frage des zu wenigen Geldes. Aber es gibt auch einen grundsätzlichen Streit, denn es wurden oft alte Filmrollen nach der Digitalisierung einfach vernichtet. Vielleicht wird das ja thematisiert auf einem Festival, das morgen in Berlin startet, restaurierte Filme zeigen wird. Ausgerichtet von der Kinemathek und deren künstlerische Leiter Rainer Rother ist jetzt bei uns. Herr Rother, was ist also mit diesen Filmen, die digitalisiert werden und dann vernichtet werden? Gibt es diese Praxis noch?